Kundgabe 4023. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.04.1947. Gnade. Gottes Wort, größte Gnade. Gnade fließet euch zu im Übermaß. Denn Gnade ist das ganze Erdenleben für euch. Gnade ist alles Leid, das über euch kommt. Und Gnade ist, dass ihr ständig von mir geführt werdet, bis an euer Lebensende. Euer ganzes Leben ist eine ununterbrochene Gnade in seinen einzelnen Erlebnissen für euch. Denn nichts tritt willkürlich an euch heran, sondern alles ist in Voraussicht eures Willens von mir euch auferlegt, wie es für eure seelische Entwicklung dienlich ist. Also ist es auch eine Gnade, wenn euch ein außergewöhnlich schweres Erdenleben beschieden ist, denn dann habt ihr auch die Möglichkeit, außergewöhnlich zu reifen. Die größte Gnade aber ist die Zuwendung meines Wortes. Denn mein Wort ist das wirksamste Hilfsmittel und es führt sicher zum Ziel, so ihr es an euch wirksam werden lasset. Alles, was dazu beiträgt, eure Seele zu wandeln, euren Willen mir zuzukehren und euch geistig streben zu lassen, ist eine Gnade. Und so stehet ihr während eures Erdenlebens inmitten von Gnadengaben, die ihr nur zu nutzen brauchet, das heißt, euch aufschließen ihrer Wirkung, indem ihr nur wollet, dass euer Erdengang erfolgreich für die Seele zurückgelegt wird. Indem ihr also mich erkennet und zum Ziel wählet. Und dann werdet ihr auch sicher euer Ziel erreichen. Denn wer da zu mir kommen will, den ziehe ich. Und der Aufstieg wird ihm leicht sein. Er darf nicht vergessen, dass er in der Tiefe ist und aufwärts streben muss, um zu mir zu gelangen. Und dass er darum ständig meine Hilfe benötigt und jedes Mittel, das ich anwende, um ihm das Erklimmen der Höhe leicht zu machen, ist eine Gnade. Wenn ihr so die Bedeutung des Wortes Gnade erfasset, dann werdet ihr auch niemals zu fürchten brauchen, dass das Ziel für euch unerreichbar ist. Lasset euch ziehen von mir und leistet mir nur keinen Widerstand. Höret mein Wort an, nehmet es in eure Herzen auf und befolget es. Dann erfüllet ihr meinen Willen. Und dann wird auch jede Gnadenzuwendung für euch von Wirkung sein. Euer Verlangen nach mir wird verstärkt, euer Glaube an mich vertieft und eure Liebe zu mir inniger werden, denn das bewirket meine Gnade, dass ihr euch immer mehr abwendet von der Welt und euch mir tiefer verbindet, denn die Gnade geht von mir aus und führt auch wieder zu mir zurück, so der Mensch sich ihrer Wirkung nicht verschließt. So euch nun aber mein Wort direkt aus der Höhe geboten wird, steht euch eine Gnadengabe zur Verfügung, deren Wert ihr nicht ermessen könnet. Ich spreche selbst mit euch. Gibt es wohl etwas Gewaltigeres und Wirkungsvolleres, als mich selbst reden zu hören und mit dem Wort Kraft in aller Fülle entgegennehmen zu können? Kann darüber noch ein Zweifel bestehen, dass mein Wort sicher zum Ziel führt? Ist mein Wort nicht der sprechendste Beweis dafür, dass ich die Willigen zu mir ziehe? Dass ich euch liebe und dem ewigen Leben zuführen möchte? So ihr also diese Gewissheit habet, meine Liebe zu besitzen, so ihr durch die Entgegennahme meines Wortes meine Liebe zu euch spüret, könnet ihr dann noch zweifeln, dass meine Gnade euch ungemessen zur Verfügung steht? Und könnet ihr dann noch ängstlich sein, ob ihr euer Ziel erreichet? Mein Wort könnet ihr jederzeit und an allen Orten entgegennehmen, direkt oder durch meine Diener auf Erden. Und so ihr jede Gelegenheit nützet, mich anzuhören und meinen Willen euch nun zum eigenen machet, werdet ihr stets inmitten der Gnade stehen und sicher euer Ziel erreichen. Eure Seele wird ausreifen auf Erden, und ihr werdet in das Licht eingehen können, so für euch der jüngste Tag gekommen ist. Amen.